Man kann so viele schöne Dinge tun, während man eine Aufgabe aufschiebt. Und es mangelt nie an Menschen, die begeistert dabei mitmachen. Obwohl es im Augenblick tierisch Spaß machen kann, unartig zu sein, verliert es irgendwann seinen Reiz. Dann sitzen sie Jahre später da, fühlen sich wie ein Versager und fragen sich, warum zum Teufel sie ihr Leben immer noch nicht auf die Kette gekriegt haben. Und warum manche ihrer Bekannten in tolle Positionen befördert werden oder rund um die Welt reisen oder im Radio über das Waisenhaus reden, das sie gerade in Kambodscha eröffnet haben. Wenn es ihnen ernst damit ist, ihr Leben zu verändern, dann finden sie auch einen Weg. Wenn nicht, finden sie sicher eine Ausrede. Damit sie das erreichen, was sie in diesem Leben gar noch schaffen möchten, kommen hier ein paar selbsterprobte Tricks gegen Aufschieberitis. Erstens. Etwas zu erledigen ist wichtiger, als es perfekt zu machen. Schalten Sie die verdammte Homepage endlich online. Schicken Sie die Werbemail ab. Rufen Sie potenzielle Kunden an. Sagen Sie den Auftritt zu, auch wenn Sie sich schier in die Hose machen. Außer Ihnen interessiert es niemanden, dass noch nicht alles hundertprozentig perfekt ist. Wahrscheinlich fällt es noch nicht einmal jemandem auf. Ganz ehrlich, nichts ist je hundertprozentig perfekt. Daher können Sie ebenso gut jetzt gleich loslegen. Am besten lassen sich Dinge erledigen, indem man sie einfach ins Rollen bringt. Eigendynamik ist etwas Wunderbares, wird aber oft unterschätzt. Raffen Sie sich also auf und fangen Sie an. Jetzt! Zweitens. Achten Sie darauf, wann Sie aufhören. Wenn Sie an dem arbeiten, womit Sie sich gerade beschäftigen, oder so tun, als würden Sie sich damit beschäftigen, an welchem Punkt brechen Sie ab? Wenn Sie recherchieren müssen? Wenn die beängstigenden Telefonate anstehen? Wenn Mittel aufgetrieben werden müssen? Direkt nachdem Sie angefangen haben? Wenn das Projekt ganzen Einsatz verlangt? Wenn es sich gut entwickelt? Kurz vor dem Durchbruch? Bevor Sie auch nur aufgestanden sind? Wenn Sie exakt bestimmen können, wann Sie sagen, ach, scheiß drauf, ich bin raus. Dann können Sie sich auf das Betreten dieses Ölteppichs vorbereiten. Suchen Sie sich dafür einen Coach oder Unterstützung. Oder motivieren Sie sich selbst. Oder delegieren Sie diesen Teil der Aufgabe. Oder schaffen Sie die üblichen Ablenkungen außer Reichweite. Wenn Sie beispielsweise entdecken, dass Sie jedes Mal, wenn Sie sich telefonisch um Vorträge auf Konferenzen kümmern müssen, plötzlich stundenlang auf Facebook herumsurfen, stellen Sie das Internet ab. Oder begeben Sie sich irgendwo hin, wo Sie nicht online gehen können. Etwa in einen Park oder in Ihr Auto oder in die Antarktis. Verdonnern Sie sich dazu, 5 Anrufe tätigen zu müssen, bevor Sie wieder reingehen. Und dann dürfen Sie überprüfen, ob jemand das Foto Ihrer Katze, die einen Kartoffelchip isst, kommentiert hat. Drittens. Schließen Sie eine Wette mit einem Fiesling ab. Eine gute Methode, Dinge tatsächlich anzupacken, ist es, eine Wette mit jemandem einzugehen, der Sie darauf festnageln wird. Es muss jemand sein, der gnadenlos ist. Niemand, der Sie verhätschelt und versteht, dass Sie Ihr Bestes gegeben haben. Für diese Wette brauchen Sie jemanden, der Sie fertig macht, schon bevor Ihnen die Ausreden über die Lippen kommen. Der mit einem Leinensack, einem großen Stein und einer Augenbinde vor Ihrer Tür auftaucht, sollten Sie versuchen, sich davor zu drücken, Ihre Wettschulden zu begleichen. Der Einsatz sollte auf jeden Fall etwas sein, dessen Verlust wehtut, der aber nicht unmöglich ist. Sie könnten um 1.000 Euro wetten, dass Sie das erste Kapitel Ihres Buches bis zu einem bestimmten Datum geschrieben haben. Wählen Sie einen Betrag, den Sie wirklich nicht verlieren möchten, der aber gerade noch zahlbar wäre. Füllen Sie schon mal einen Scheck aus, einschließlich des Zahlungstermins, und hängen Sie ihn sich über den Schreibtisch. Das wird Sie daran erinnern, was auf dem Spiel steht, wenn Sie den Hintern nicht hochbekommen. Wenn Sie den Druck noch erhöhen wollen, vereinbaren Sie mit Ihrem Wettpartner, dass Sie das Geld nicht an ihn zahlen werden, wenn Sie ablosen, sondern an eine Organisation. Vielleicht sogar für einen guten Zweck, der Ihnen körperliches Unwohlsein verursacht. Bei mir persönlich wirkt dieses Schreckmittel wahre Wunder. Viertens. Bestimmen Sie selbst über Ihre Zeit. Gehören Sie zu den Menschen, die alles bis zur letzten Minute aufschieben und sich dessen auch noch bewusst sind? Warum dann Zeit darauf verschwenden, sich halb wahnsinnig zu machen, weil Sie nicht tun, was Sie eigentlich tun sollten? Legen Sie sich an den Strand, trinken Sie einen Cocktail und wenn der Druck schließlich groß genug ist, machen Sie sich an die Arbeit. Es gibt keine üblere Zeitverschwendung, als so zu tun, als arbeite man. Oder sich zu stressen, während man versucht, sich zu amüsieren. So wird weder die Arbeit erledigt, noch hat man Spaß. Das vereint das Schlimmste beider Welten. Ermitteln Sie doch einfach, wie viel Zeit Sie tatsächlich benötigen, um die Aufgabe zu bewältigen. Und dann gehen Sie sich amüsieren, bis die Uhr anfängt zu ticken. Fünftens. Lieben Sie sich selbst. Jetzt sofort. Was auch immer Sie gerade tun.